Die Delegation der Partei der Arbeit Koreas unter Leitung von Ri Su-yong, Mitglied des Politbüros und stellvertretendem Vorsitzenden des Sitka der Partei, kehrte am 29. August nach der Teilnahme am 7. Kongress der Volksbefreiungsbewegung Angolas und dem Besuch in der Demokratischen Republik Kongo, der Republik Angola, der Republik Namibia und der Republik Südafrika mit einer Maschine heim.